Aufnahme hoffentlich. Sorry Marcel, ich glaube, so kurz kannst du dich wahrscheinlich nochmal vorstellen. Na klar, kein Problem. Diesmal mit Aufzeichnungen. Also mein Name ist Marcel, Marcel Ritschel, ganz komplett. Komme aus Dresden. Ich war bis vor einigen Wochen Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes hier, davor Generalsekretär und bin seit 2009 Mitglied und bewerbe mich jetzt für das Amt des Landesvorsitzenden. Okay, danke schön. Dann haben wir Katrin. Also ich bin Katrin Heimann. Katten ist der Nickname, den ich im Internet benutze. Ich bewerbe mich auf den stellvertretenden Vorsitz bzw. den Beisitz. Ich bin vom Kreisverband Chemnitz. Ich bin bisher nicht in einem Vorstand gewesen, bin allerdings seit einem Jahr Antidiskriminierungsbeauftragte vom Landesverband. Dann ist Michael da. Ja, da bin ich. Michael Matschi, mein Name. Ich kandidiere ebenfalls, wie Katten auch, für den stellvertretenden Vorsitzenden oder als Beisitzer, je nachdem, wie man mich haben will oder auch nicht. Wohnhaft in Chemnitz, Pirat seit 2012, Anfang des Jahres bin ich beigetreten, war auch schon ein Jahr im Kreisvorstand Chemnitz als Beisitzer tätig, daher will ich mich jetzt auch auf Landesebene einbringen. Und der Andreas ist da. So, also ich heiße Andreas Roth, komme aus dem Vogtland, habe mich bis jetzt erstmal um die Kreisvorstände gedrückt, hat immer jemand anders getroffen, sehe aber, dass es hier halt etwas zu wenig Kandidaten gibt und deswegen habe ich mich das als Beisitzer zur Verfügung gestellt. Gut, also das waren die Kandidatinnen, die sich im Wiki, im Doodle eingetragen haben für den heutigen Termin. Ich frage mal in die Runde, sind noch weitere dabei, die für ein Vorstandsamt kandidieren und jetzt spontan mitmachen wollen? Gut, schaut nicht so aus. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los mit der ersten Frage von Raven. Und sag bitte immer dazu, ob die Frage an alle geht oder an eine bestimmte Person gerichtet ist. Raven? Sorry, meine Hasen haben mich gerade ein bisschen geärgert. Ich wollte eine Frage an alle stellen. Was habt ihr euch für Ziele gesetzt, was ihr in dem Jahr erreichen wollt? Gut, wir machen das jetzt mal in der gleichen Reihenfolge und dann bei den nächsten Fragen rotieren wir jeweils. Das heißt, hier kann Marcel erstmal anfangen. Ja, gute Frage. Also auf jeden Fall die Landtags- und die Kommunalwahlen werden im Fokus stehen, sowohl kommunal, so viele Parlamente wie möglich einzuziehen und zur Landtagswahl auch dort einzuziehen, mit einem schönen hohen Prozentsaal. Dazu müssen wir halt Programmarbeit noch ein bisschen verbessern, ausbauen und halt so an sich halt mehr zusammenwachsen, auch in die Fläche gehen, nicht nur alles auf 3 Kreisverbände beschränken. Das erstmal so. Ich denke mal, die Landtagswahl ist wirklich halt das Hauptding, was in unserer Amtszeit fallen wird und wo wir unseren Fokus drauf legen sollten, dass wir dort so erfolgreich wie möglich abschließen, um dort halt die weitere Arbeit des Landesverbands voranzutreiben. Okay, Katten. Ja, also als Ziel, was Marcel gerade genannt hat, ist natürlich bei mir auch das Gleiche, also die erfolgreichen Wahlen. Dann, um dahin zu kommen, habe ich mir als Ziel im Vorstand gesetzt, einmal mich um die interne Organisation im Vorstand und im Landesverband zu kümmern. Also was so die Beteiligung von den Kreisverbänden angeht, von den Mitgliedern angeht, die Arbeitsteilung zu verbessern. Dann auch die Wahlvorbereitung zu unterstützen. Was mir dann noch ein Anliegen ist, ist auch gerade die transnationale Kooperation in Bezug auf die Europawahl. Wir hatten jetzt gerade diese 3-Länder-Konferenz in Dresden gehabt und jetzt gab es schon ein bisschen Kooperation mit den tschechischen Piraten und das würde ich auch gerne weiter unterstützen. Dann möchte ich dafür sorgen, dass es eben eine Transparenz von der Arbeit vom Landesvorstand gibt, also dass Entscheidungen transparent getroffen werden und das auch mit Fehlern. offen umgegangen wird. Und ein vierter Punkt ist für mich, dass ich ein Ansprechpartner sein möchte, wenn es eben Fragen gibt, dass ich die möglichst selbst beantworten kann oder wenn ich die nicht selbst beantworten kann, dass ich dann auch an entsprechende Leute weiterleiten kann. Okay, Michael? Ja, ich kann mich dem nur anschließen, was Marcel und Katrin bereits gesagt hatten. Die Landtagswahl und die Kommunalwahlen werden große Aufgaben sein, die viel Arbeit und auch Zeit an die Vorstandsarbeit einfach herantragen werden. Dem würde ich mich auf jeden Fall auch widmen wollen. Und darüber hinaus haben wir ja in Sachsen die SMV, die auch schon läuft, aber deren Erfolg bzw. die Beteiligung daran noch sehr minimal ist. Das würde ich mir ebenfalls ans Bein binden wollen, dass wir an der Stelle weiterkommen und die Möglichkeiten, die wir uns da selbst geschaffen haben, auch konsequenter nutzen. Okay, und Andreas? Okay, was mir jetzt nicht gefällt und was ich als erstes ändern, oder was nicht als erstes aber ändern würde, ist erstmal, wir haben irgendwie eine Kommunikation, die anderen vorbeigeht. Viel zu viel von diesem Toolzeug, was die Hälfte nutzt, die andere Hälfte wieder nicht nutzt, und dass man das mal ein bisschen dann die ganze Orga von irgendwelchen Landesveranstaltungen oder vom Landesverband die Veranstaltungen zu übernehmen, weil da ist wohl doch auch in letzter Zeit einiges ein bisschen schief gelaufen, und dann, wie schon Katten gesagt hat, auch ein bisschen Ansprechpartner zu sein, für wenn es Probleme gibt, und auch den Kreisvorständen mal, wenn es sein muss, ein bisschen Feuer unterm Arsch machen, dass die ihre Mitglieder dementsprechend unterstützen, dass die dann auch was tun können, was sie wollen. Und das meine ich auch jetzt so gesagt, weil manchmal schlafen das doch die Kreisvorstände recht gerne. Okay. Dann haben wir eine Frage von Planet Fox. Jetzt Landtagswahlen. Mich würde interessieren, ob einer der Kandidaten für den Landtag im oberen Bereich kandidieren möchte. Und die zweite Sache dazu ist, wie ihr diese Doppelbelastung mit Kandidatur und Amt dann schaffen wollt. Okay, dann fangen wir mal bei Katten an. Ja, ich plane für die Liste zu kandidieren. Und wie ich das schaffen werde, also ich investiere jetzt schon als quasi Basispirat ziemlich viel Zeit in die Piraten, und ich denke, dass ich das auch mit beiden Aufgaben verbinden kann. Also jetzt ist es schon so, ich habe seit Anfang des Jahres aufgezeichnet, wie viel Zeit ich für die Piraten aufwende, was ungefähr schon 25 Stunden pro Woche war, oftmals noch deutlich mehr, und ich denke, das ist so ein Level, was ich auch halten kann und wo ich denke, dass ich damit auch beide Aufgaben verbinden kann. Also gerade im Wahlkampf, dass es dementsprechend dann auch nochmal mehr ist. Michael? Ich habe nicht vor, für die Landesliste zu kandidieren. Okay, und Andreas? Ich werde wohl mir eine Direktkandidatur ans Bein binden, dann mit das Vogler nicht ganz so, der Kai im Vogler nicht ganz so alleine da steht. Landesliste kann ich nicht sagen, aber auf die Frage, bei uns gibt es eigentlich keine Kandidatur auf irgendwelche Plätze für die Landesliste. Wenn die nach demselben Schema wie letztens ausgewählt wird, dann entscheidet dort der Parteitag, auf welchen Platz du im Endeffekt landest. Du kannst nicht mal sagen, ich möchte bloß diesen Platz haben. Wenn ich die nach woanders hin wählen, bist du halt dann dran. Und Marcel? Ich habe nicht vor, für den Landtag zu kandidieren. Allerdings will ich für den Stadtrat hier in Dresden kandidieren. Und meine Antwort wäre dieselbe wie von Katten. Also ich mache jetzt schon relativ viel und werde das Level auch halten können, sicherlich. Und daher sehe ich da nicht unbedingt zeitliche Probleme. Okay. Ich habe noch eine kurze Rückfrage oder Antwort. Darf ich? Ja, bitte. Ich würde jedem, der vorhat zu kandidieren, Katten hat das ganz gut schon mal angefangen mit Zusammenschreiben von diesen 25 Stunden. Ich glaube, dass es mehr ist. Ich würde euch trotzdem raten, mit Leuten, die zum Beispiel aus Bayern, ich weiß nicht, wie es bei euch war, mit Doppelbelastung, die nochmal fragen, wie das im Wahlkampf war. Mit Doppelbelastung und Terminen. Würde ich euch einfach als Tipp geben. Okay, danke. Dann kam als nächstes im Chat eine Frage von Grüler und zwar speziell an Andro. Du hast gesagt, dass du antrittst, weil sonst keine Kandidaten weiter kandidieren. Würdest du auch antreten, wenn viele andere Kandidaten bereitstehen würden? Andreas? Es käme, ja, was heißt viele, es käme dann noch auf die Kandidaten mit drauf an. Wenn ich das Gefühl hätte, dass da genügend dabei sind, denen ich das blind zutrauen würde, würde ich sagen, nein. Okay, dann war Nanunana als nächstes. Ich habe auch eine Frage an den Anruf, die geht in eine ähnliche Richtung. Du hast bei der Vorstellung gesagt, dass du dich bis jetzt erfolgreich um einen Kreisvorstandsposten drücken konntest und dass du dir dann eventuell auch noch eine Direktkandidatur ans Bein binden würdest. Jetzt diese Beisitzerkandidatur. Ich frage jetzt einfach mal so ganz böse, hast du da wirklich Bock drauf? Weil ich glaube, sonst macht das irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Ja, ich habe den Bock drauf und ich sage aber auf der anderen Seite, wenn es bessere gibt, warum soll ich mich dann vordrängeln? Also ich muss es nicht sein. Aber wenn ich kandidiere, dann will ich das auch machen. So. Und ich weiß, dass es ein Jahr ist und ich habe mich dann darauf schon eingerichtet. Also, aber ich sage ja, ich muss es nicht. Wenn ich sehe, es gibt bessere, dann habe ich auch kein Problem damit zu sagen, lasst sie machen. Okay, dann Toro. Ja, wieder an den Anru. Du hast ja in deiner Vorstellung mehrere Baustellen beschrieben, wo du gern was verbessern und verändern würdest. Und da fiel unter anderem mein Arbeitsbereich, und zwar die Events. Praktisch ist ja vom Landesvorstand selbst organisiert immer nur die Landesparteitage. Siehst du da irgendwelches Potenzial, wo du was ändern würdest, oder? Die Landesparteitage nicht, aber da gab es so noch ein paar andere Veranstaltungen, wo die Landes, Vorstand mit involviert war, was wohl ein bisschen schief gegangen ist. Nicht, dass ich wüsste. Und wenn Landesvorstände involviert waren, wäre das nach dem piratigen Mandat geschehen. So, zumindest lief es nicht über den offiziellen Schreibtisch, sag ich mal. Ich Blieb verstehe aber das jetzt mal als dummerweise dann zum Antwort, dass Schluss an du den mehr auf den Landesvorstand Schreibtisch hängen. ziehen willst, also mehr vom Landesvorstand her organisieren möchtest. Okay, Andreas, magst du da noch mal konkreter was zu sagen? Ja, sagen wir mal so, ich hätte gern doch diese ganzen Sachen, wie jetzt auch, was so letztens noch war, Medienschulung für die Kandidaten, wo es wohl bloß eine gab, statt der gewünschten zwei, die dann irgendwie organisatorisch nicht mehr stattgefunden hat, die zweite, aus Gründen. Das ist wohl beim, das war vom Landesvorstand, das ist am Landesvorstand hängen geblieben, das hat nicht funktioniert und sowas kann eigentlich nicht sein. Okay, dann war noch eine Frage von Raven. Das ging jetzt an Marcel und auch an Katrin. Ich glaube, ihr hattet beide erwähnt, dass mit der Programmarbeit, dass ihr die gern verbessern würdet. Wie genau wollt ihr das machen? Oder habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht, wie ihr das verbessern wollt? Dann kann jetzt Marcel nochmal anfangen. Ja, ich hatte schon angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, habe auch schon angefangen, ein bisschen was darüber zu schreiben. Ist jetzt noch nicht so in Richtung Lösung. Also die Sache ist halt die, ich sehe halt die AG-Arbeit und die Themensprecher halt als ziemlich wichtig an. Ich sehe auch die zukünftigen Kandidaten als ziemlich wichtig an, was halt Programmarbeit angeht. Ich will versuchen, die Themensprecher halt wirklich zu stärken, dass diese auch der Presse gegenüber zum Beispiel, so als kleine Anerkennung auch, dann halt auf ihrem Themengebiet auch ruhig mit der Presse reden können, weil letztendlich sehe ich auch am meisten da in diesem Gebiet auskennen. Diese Themensprecher sind in meinen Augen auch irgendwie sowas ähnliches wie AG-Leiter, weil sie halt diese Themen, die sie halt beackern, halt auch programmatisch in dem Landesverband halt vorantreiben sollten. Dort will ich versuchen, halt so viel Unterstützung, wie halt nur irgend geht, denen zu geben. Wie die denn aussieht, das muss man dann halt auch in Zusammenarbeit und in Gesprächen dann natürlich auch klären. Ja, das sind so also ein paar Grundgerüste, die ich mir halt so gedanklich irgendwie so gemacht habe zu diesem Thema, aber ich bin noch nicht am Ende, weiß aber halt, die Programme ist halt sehr, sehr wichtig, auch gerade in Bezug auf die Landtagswahl. Ja, ich mach mal kurz einen Punkt. Okay, und Katten? Okay, also ich hatte es tatsächlich in meinem Ziel nicht erwähnt gehabt, aber ich kann trotzdem kurz dazu sagen, dass ich das, was die AG-Programm bisher macht, sinnvoll finde. Und dass das auch so fortgesetzt werden sollte. Dass ich vielleicht noch mehr, dass ich denke, dass die AG vielleicht noch mehr schauen sollte, was eigentlich konkret schon an Programmarbeit im Landesverband gemacht wird, um einen besseren Überblick noch für alle Piraten, die am Programm arbeiten wollen, eben hinzubekommen. Okay, war die Frage auch noch an die anderen beiden gerichtet? Sorry. Ja, meinetwegen gerne. Also, Michael, magst du was zum Thema Programmarbeit sagen? Ja, na, wenn ich jetzt angesprochen werde, Programmarbeit sehe ich weniger als Aufgabe des Vorstandes. Es gibt ja den Versuch, den politischen Geschäftsführer als Vorstandsamt in die Satzung reinzunehmen. Dementsprechend würde man den auch wählen, wenn der angenommen wird. Das, was jetzt gesagt wurde, kann ich mir durchaus als Tätigkeit für einen politischen Geschäftsführer vorstellen. Ich selbst sehe mich dann nicht so sehr in der Pflicht, da beizutragen. Ich bin mir schon dessen bewusst, dass wenn Fragen an Programmen oder an Tätigkeiten anderer Piraten im Landesverband auftauchen, dass dann der Vorstand als erstes gefragt wird. Und an der Stelle ist es sicherlich wichtig, die Kontakte zu den Arbeitsgruppen zu haben oder eben die Aktiven zu kennen, mit ihren Interessen gegebenenfalls zusammenzubringen. Aber wie gesagt, die tatsächliche Programmarbeit wird in dem Vorstandsarbeit eher untergehen. Deswegen setze ich da jetzt nicht so viel Wert darauf oder so viel so einen Fokus bei meiner Kandidatur darauf, Programmarbeit zu leisten. Und wie siehst du das, Andreas? Meine Programmarbeit wird sich darauf beschränken, der sächsische AG Gesundheit beim Programmarbeiten zu helfen, und das war's dann. Und auf dem Parteitag für das Programm abzustimmen oder dagegen zu stimmen. Mehr nicht. Okay, aktuell sind keine Leute auf der Redeliste. Ihr könnt euch da gerne eintragen und Fragen stellen. Derweil habe ich einfach mal eine Frage an alle. Und zwar kam es jetzt kurz schon das Thema auf, der Kontakt zur Presse. Ich würde gern von allen mal hören, wie ihr da die Aufgabe des Vorstands seht. Also wie mit der Presse gearbeitet werden soll, wer mit der Presse sprechen soll und was da eure Vorstellungen sind. Da würde ich jetzt einfach mal bei Michael anfangen. Okay, Pressearbeit, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Ich habe zwar bereits Interviews gegeben, allerdings ist das Publikum der Sorben etwas geringer. Und ich kann jetzt nicht unbedingt davon sagen, dass das jetzt große Herausforderungen waren, vor denen ich da stand. In der Tätigkeit als Vorstand hat man natürlich mit der Presse zu tun. Ich denke mir, dass wir mit der Sachsenpresse auch eine Gruppe haben, die hier Erfahrung gesammelt hat und die auch einen gewissen Workflow hat. Den muss man sich genau ansehen. Vielleicht verändern, was schief läuft, muss man im Einzelnen dann schauen. Aber Pressearbeit ist wichtig. Ohne jeden Zweifel. Und ich denke mir auch, dass wir bei der Pressetätigkeit, gerade in Bezug dann auf die Landtagswahl, einiges machen müssen. Wobei ich an der Stelle die Kandidaten mehr in der Pflicht sehe als den Vorstand. Andreas? So, wie Michael schon sagt, haben wir eine Pressetruppe in Sachsen für die Pressemitteilungen. Für die Wahl, wie er auch sagte, sind die Kandidaten das Wichtige. Ansonsten haben wir eventuell einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter oder nur einen Vorsitzenden, die wir vorschicken können für die Presse. Und ich würde mich da so weit wie möglich rausnehmen. Okay, Marcel? Ja, wie gesagt, ich war ja Kreisvorsitzender von Dresden, habe halt auch schon Erfahrung gesammelt mit der Presse, auch schon das ein oder andere Interview gegeben. Der Vorsitzende ist sicherlich halt irgendwie mit der Erste, den die Presse anruft oder wie auch immer. Ich bin jetzt aber nicht so derjenige, der sagt, ich muss jetzt unbedingt zu jedem und allen Möglichen was sagen. Ich hatte ja vorhin schon gemeint, wir haben ja Themensprecher. Das heißt, wenn gerade irgendwas mit Haushalt ist, dann sollte auch der Themensprecher Haushalt was dazu sagen. Da muss nicht mein Name draufstehen, sondern dann sollte der Name draufstehen, der dieses Thema beackert und sich halt auch damit auskennt. Außerdem haben wir Landtagswahlen, das heißt, ich will auch, dass die Kandidaten so oft wie möglich auch in der Presse sind. Ich denke, die Sachsenpresse hat halt einen gewissen Workflow. Ich will auch nicht unbedingt sehr viel da großartig dran ändern, weil was funktioniert, funktioniert. Wir sollten aber wirklich versuchen, so viel wie möglich der Presse mitzuteilen, Pressemitteilungen für Pressemitteilungen rausschicken, zu allen Themen, zu denen wir was sagen können. Und so viele Leute wie möglich dann auch halt in die Presse bringen, halt sei es die Themensprecherkandidaten oder dann halt Teile des Vorstandes. Und Katten? Ja, also ich kann mich da in weiten Teilen dem bisher Gesagten anschließen. Also grundlegend finde ich erstmal, dass die Sachsenpresse für die Pressearbeit zuständig ist. Dann der Vorsitzende als derjenige, der für die Repräsentation nach außen verantwortlich ist. Dann die Themensprecher, wenn es um bestimmte Themen geht. Also ich habe es jetzt schon öfters so erlebt, dass wenn eben eine Pressemitteilung geschrieben wird zu einem ganz speziellen Thema, dass dann auch jeweils ein Themenverantwortlicher dann ein Zitat damit reingibt und sowas. Und dann auch, wie schon jetzt erwähnt, zur Landtagswahl oder zu den anderen Wahlen auch dann entsprechend die Kandidaten, dass die dann in der Presse mit vertreten sind. Okay, danke. Dann war eine Frage von Schreibreform. Soll ich die vorlesen? Mach ich. Bitte, weil ich weiß nicht genau, wie das mit der Aufnahme geht. Wunderbar. Die Frage ist an alle gerichtet. Nach der Bundestagswahl wurde gesagt, dass es uns nicht gelungen ist, die Themen an die Wähler zu vermitteln. Wie wollt ihr das bei der Landtagswahl besser machen und was wollt ihr im Gegensatz zur Bundestagswahl anders machen? Da legen wir jetzt, glaube ich, wieder bei Marcel los. Ja, gute Frage, nächste Frage. Wir sind halt noch wirklich am Aufarbeiten, was halt bei der Bundestagswahl hier in Sachsen passiert ist und eventuell schiefgelaufen ist. Da gab es auch schon Mammeltreffen. Da sollten wir schnellstmöglich da die Auswertung starten und dann halt gucken, wo die Fehler eventuell lagen und diese zermürben. Also ich denke, wichtig zur Landtagswahl ist es, dass wir in die Fläche rauskommen, dass wir uns eben nicht auf die drei großen Kreisverbände konzentrieren, sondern dass die Fläche enorm wichtig ist. Da ist halt die Unterstützung der Kreise dann auch wichtig, die eben nicht so viel zu tun haben, nicht so viele Leute, aktive Leute haben. Und dann halt ja mit Infoständen und Themenabenden oder wie auch immer versuchen, unsere Themen an die Bevölkerung heranzutragen und denen unser Wahlprogramm schmackhaft zu machen. Katten? Ja, also ich hatte die Frage jetzt vor allem im Sinne von, wie wir unsere Themen besser vermitteln können, verstanden. Also ich denke, dass wir vor allem uns selbst viel klarer werden müssen, wofür wir eigentlich stehen und das auch klarer kommunizieren müssen. Also letztendlich auch Profil irgendwie gewinnen müssen, wenn man das jetzt ein bisschen so vereinfacht sagen würde. Also mir ist es am Infostand oftmals so gegangen, wenn ich gefragt wurde, ja, was wollt ihr eigentlich? Das ist oftmals schwerer, das wirklich in kurzen Sätzen zusammenzufassen. Also, dass wir irgendwie das wirklich viel besser uns selbst klar machen müssen, um das dementsprechend dann auch Leuten besser sagen zu können. Was so die Wahlkampforganisation insgesamt angeht oder was Aktivität angeht, ist natürlich so, wenn man jetzt nach Dresden schaut oder besonders noch in die Dresdner Neustadt schaut, ist dann schon beeindruckt gewesen, wie viel Aktivität da los war. Ist klar, sehr viele Mitglieder gibt es dort, die viel Aktivität bringen, entsprechend wieder mehr Mitglieder bringen und was dann auch zu einem ziemlich guten Wahlergebnis geführt hat. Und es ist wirklich die Frage, wie man das in anderen Kreisverbänden auch erreichen kann oder zumindest annähernd erreichen kann, dass es mehr Mitglieder gibt, dass die Mitglieder mehr sich beteiligen und auch beteiligen können und dass dementsprechend auch so viel Aktivität nach außen getragen werden kann. Michael? Ja, das ist eine schwierige Frage, wenn es darauf geht, unsere Themen zu vermitteln. Einerseits glaube ich, dass es für den Vorstand recht schwierig ist, das Tagespolitik zu beeinflussen, wenn man nicht im Parlament ist, weil die Themen, die zur Landtagswahl gesetzt werden, die den Einfluss, den wir darauf haben, der ist beschränkt. Und da müssen wir eben schauen, dass die Gelegenheiten, die uns gegeben werden, dass wir die eben besser nutzen. Das hatten wir bei der Bundestagswahl leider versäumt, auch wenn wir eine Steilvorlage mit dem Enthüllung rund um Snowden hatten, konnten wir daraus keinen Profit schlagen. Und an der Stelle müssen wir halt schauen, dass wir uns da professionalisieren und dass wir vielleicht auch eine oder zwei Köpfe da wirklich in den Mittelpunkt drücken, die dann für uns punkten sollen. Und Andreas? Ja, ich würde mich erstmal auf eine Handvoll Themen beschränken, also die wichtigsten, die uns am wichtigsten sind, die auch für Sachsen am wichtigsten sind, die hauptsächlich unter das Volk bringen und wenn dann Nachfragen sind zu anderen Themen, dass dann zwar auch was da ist, aber halt wie gesagt nur auf wirklich eine Handvoll konzentrieren, dass man das leichter vermitteln kann. Und was mir auch so aufgefallen ist, man nimmt uns immer noch als so einen komischen Haufen wahr. Also man nimmt uns stellenweise noch nicht ernst. Was auch manchmal kein Wunder ist. Okay, vielleicht können wir da gleich mit der nächsten Frage anschließen. Du hast jetzt gesagt, dass man sich auf bestimmte Themen konzentrieren soll. Der Grünler möchte wissen, auf welche konkreten Themenschwerpunkte ihr euch ihr den Hauptschwerpunkt legen wollt. Andreas? Also ich würde den Hauptschwerpunkt jetzt setzen auf Bildung. Das ist in Sachsen zurzeit ganz wichtig, denke ich. Ja, die Sachsen werden auch immer älter. Das wäre Altersvorsorge, Rente, Gesundheit, Mitbestimmung der Bürger. Das ist auch ein wichtiges Thema. Das wäre jetzt, was mir jetzt so spontan einfallen würde. Okay, und Michael? Also ich verstehe die Frage ein bisschen mehr so darauf, was für Themen wir in unserer Vorstandsarbeit machen würden. Verstehe ich dich da richtig, Grünler? Grünler sagt allgemein. Also was ihr für euch als Schwerpunkt seht. Also kann programmatisch sein, muss aber nicht. Okay, verstehe. Dann würde ich sagen, dass die Themen, die mich interessieren und die, auf die ich dann eben auch Wert setzen würde, wäre, dass man die Möglichkeiten der digitalen Beteiligung an demokratischen Prozessen wieder stärker in den Vordergrund rückt. Dass wir es schaffen, auch mit den Themen soziale Beteiligung und BGE mehr Akzente zu setzen und wir bei der Wahl da diese Themen auch versuchen zu platzieren bei der Landtagswahl oder bei der Kommunalwahl, da fällt mir jetzt auch noch die Informationsfreiheit ein, die denke ich mir, durchaus potent wäre, im Land Sachsen etwas zu verändern, wenn man sich dann nur etwas geschickt anstellt. Karten? Ja, also ich sehe es eigentlich nicht jetzt als Aufgabe des Vorstandes an, zu entscheiden, welche Themen dann ganz zentral sein sollten. Ich plane zwar weiter Programmarbeit zu machen, aber das wäre dann nicht Teil der Arbeit im Landesvorstand. Also ich kann jetzt trotzdem sagen, welche Themen mir so am wichtigsten sind. Also ich mache eigentlich vor allem Migrationspolitik, Innenpolitik, Wissenschaft ist noch ein wichtiges Thema für mich und politische Teilhabe. Aber wie gesagt, das sind jetzt nicht so Themen, die ich sagen würde, die dann Teil der, der Vorstandsarbeit sein werden. Okay, und Marcel war, glaube ich, noch nicht? Ja, also in Bezug auf die Landtagswahl ist natürlich halt die Programmarbeit ein Schwerpunkt. Dort halt natürlich halt nur verwaltend, also nicht irgendwie, dass man irgendwelche Richtungen vorgibt, sondern dass man halt guckt, dass die Programmarbeit läuft und schaut, wo es eben nicht so läuft und dort versucht, das dafür zu sorgen, dass es wieder läuft. Dann ist halt allgemein halt die Mitgliedergewinnung und Aktivierung, das ist halt auch ein großes Thema, wie wir von unseren 830 Mitgliedern so viele wie möglich halt aktivieren, auch für den Wahlkampf. Denn nur ein Wahlkampf, gerade in der Fläche, ist halt nur mit aktivierten und vor allem auch motivierten Mitgliedern möglich. Hier ist halt großes Thema, diese Mitglieder zu aktivieren und motivieren, wieder mitzumachen und aktiv dabei zu sein. Das sind so halt zwei große, die Pressearbeit. Ha? Die Pressearbeit ist natürlich auch was sehr Wichtiges, was ich halt schon sagte. Ich möchte, dass wir zu allen, wo wir auch nur irgendwas sagen können, verdammt nochmal was zu sagen. Und dann haben wir die Themensprecher, die halt dann dafür auch ein Auge drauf haben könnten, sollten und dann an uns herantragen, hier, passt mal auf, gerade ist das und das passiert, lass uns eine Pressemitteilung machen und dann sollte dies auch geschehen und gemacht werden. Das sind so die drei Dinge, die ich halt so sehe, die wichtig sind für das kommende Jahr für uns. Okay, die nächste Frage ist von John Silver und betrifft kleine KVs, erhalten oder zusammenlegen. Cutten? Okay, also bei der Frage wird ja oftmals darauf abgezielt, dass bei kleinen KVs, wenn es wenige Mitglieder gibt, wo dann wenige Aktive im Vorstand sind, diese dann eben in der Vorstandsarbeit gebunden sind. Das sehe ich eigentlich nicht so als das größte Problem an, weil ich denke, wenn es halt weniger Mitglieder gibt, dann haben letztendlich auch die Vorstände wenig Arbeit, was aber auch nicht Sinn der Sache sein kann. Also ich denke schon grundsätzlich, man sollte KVs erhalten, einfach auch, weil sie ein Ansprechpartner vor Ort sein können. Es gibt dann auch die Diskussion, eben diese zusammenzulegen und dann diese Regionalverbände zu machen, wie wir jetzt eben den Leipziger Umland Regionalverband haben oder auch den von Westsachsen. Das ist ja wieder ein Nachteil, dass damit auch die Fläche von dem Verband wieder größer wird, was letztendlich auch für die Mitglieder wieder längere Fahrtzeiten bedeutet, wenn es um Vollversammlungen zum Beispiel geht. Also eigentlich gibt es schon Vor- und Nachteile davon und letztendlich müssen das dann auch die Mitglieder vor Ort entscheiden. Marcel? Ja, ich sehe das so ähnlich wie die Karten. Also ich will jetzt nicht sagen, halt der KV, der soll jetzt nicht mehr da sein und der andere, der soll da sein. Also das müssen die Mitglieder wirklich vor Ort entscheiden. Es gab jetzt die Zusammenlegung der Regionalverbände. Wenn das einen positiven Effekt hat, dann warum halt nicht? Aber ich werde einen Teufel tun und sagen, ihr müsst das jetzt hier tun. Es sollen die Mitglieder vor Ort für sich selber entscheiden, welche Arbeitsumgebung sie halt für sinnvoll halten und welche sie halt haben möchten. Man kann da als Vorstand halt nur sagen, was die Vor- und die Nachteile sind für beide Optionen und dann ja, sollen die Mitglieder selber entscheiden, was sie für eine Umgebung haben wollen. Andreas? Da hast du ja gerade schon erwischt. Also, ich sehe es so, die kleinen KVs können bleiben, solange sie das selber auf die Reihe kriegen. Wenn du dann aber hingehen musst und mit Gewalt Leute dazu zwingen musst, Vorstand zu machen, weil es sonst heißt, ja, kein Vorstand, ihr müsst euch auflösen, dann sollten sie bitte vorneweg drüber nachdenken, eventuell mit einem anderen KV zusammenzugehen. Ob sie das dann so machen, wie es jetzt eventuell geplant ist für Mittelsachsen, Erzgebirge, SOE, so als Verwaltungsgemeinschaft, sage ich das jetzt mal so, oder wie es die Lumbis gemacht haben, wirklich richtig zusammengehen und alles voll gemeinsam machen, das ist dann ihnen überlassen. Und Michael? Ja, das ist eine schwierige Frage. Generell bin ich der Meinung, dass wir einen Landesverband brauchen, der in der ganzen Fläche gegliedert ist. Ob man das nun über KVs löst oder über Regionalverbände, ist am Ende egal. Es ist an der Stelle entscheidend, dass sich die Leute finden, die die Aufgaben und Pflichten übernehmen, die durch Vorstandsarbeit entstehen. Und dass die gut miteinander klarkommen. Und wenn das dann eben dazu führt, dass sich KVs gründen oder RVs, kann ich nur dafür plädieren, dass man sowas stärkt und auch unterstützt als Landesvorstand. Okay, die nächste Frage ist, welche politischen Themen werden eurer Einschätzung im Wahlkampf in Sachsen dominieren? Michael, magst du da auch gleich mal weitermachen? Das ist eine Frage, deren Antwort wohl nur ein Heilseher wirklich sagen kann, welche dominieren werden. Das ist der Dauerbrenner Bildungspolitik, ja, aber inwiefern wir uns da wirklich einbringen oder aufmischen können, kann ich jetzt beim jetzigen Stand des Landesprogramms noch nicht sagen. Da werden sicherlich auch noch spannende Debatten geführt werden müssen. Als Thema, was meiner Meinung nach auch kommen wird im Wahlkampf, ist das Thema Zuwanderung, innere Sicherheit. Also die Kombination, das wird sicher auch noch stark bleiben in den nächsten Monaten bis zur Landtagswahl. Aber wenn sich das Weltgeschehen ändert, kann es auch sein, dass wieder der Euro dominieren wird, so, oder irgendwas anderes. Also das ist einfach schwer vorhersehbar, dass die große Wetterlage, die politische, können wir da nur schauen, dass wir darauf reagieren können und eben in den richtigen Augenblicken mit guten Aussagen punkten können. Katten? Kann mich größtenteils dazu Michael anschließen. Ich denke, so traditionell ist natürlich so Wirtschaft und Arbeit immer so ein Thema, was im Wahlkampf dominiert. Hat man jetzt auch teilweise beim Bundestagswahlkampf gesehen, dass oftmals sehr viel Diskussionen nur in die Richtung gingen, was es für uns dann ein bisschen schwierig gemacht hat, da irgendwie was reinzubringen. Ja, also eigentlich kann ich mich nur anschließen, was Michael sagt, denn wir müssen schauen, wie wir dann, welche Themen dann auf der Tagesordnung sind, was wir selber auf die Tagesordnung bringen können, gerade in Sachsen, was Innenpolitik angeht, was Transparenz angeht. Aber ansonsten eben wirklich die Entwicklung auch mit abwarten müssen. Masse? Ja, also wie meine Vorredner sind es halt wieder die klassischen Themen. Wenn ich jetzt so an Schneeberg und so denke, ist wahrscheinlich auch Asyl ein Riesenthema zur Landtagswahl. Aber auch hier muss man halt sehen, wie sich halt das entwickelt und was unser Programm hergibt. Und die wirklichen Themenschwerpunkte, die man dann halt setzt, das macht man dann zusammen mit den Themenbeauftragten, die ja halt da einen besseren Überblick haben und da halt sicherlich ganz genau wissen, wie es da gerade im Moment aussieht. Und Andreas? Gut, Themen hatte ich ja vorhin schon gesagt, was ich denke, was wichtig ist. Und wenn die Frage darauf gezielt ist, was uns die anderen Parteien an Themen aufdrücken, gut, dann ist es das mit dem Asyl und der Zuwanderung. Das wird wahrscheinlich ganz kräftig von der rechten Seite drücken. Und ich denke, wenn es nach den Freunden aus der CDU geht, dann fahren die denselben Wahlkampf wie die ENGI und sagen einfach, es ist alles schön, es ist alles gut und geben recht wenig Angriffsfläche. Okay, vielleicht kannst du gleich mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar könnt ihr Beispiele nennen, wie ihr erfolgreich mit Druck und Stress klargekommen seid. Andreas, magst du da anfangen? Jetzt definiert mal bitte Druck und Stress. Ich würde es so interpretieren, irgendwelche Herausforderungen, die du gemeistert hast oder so. Aber ich kann auch erstmal bei Sag mal so, ich habe mich noch nie richtig gestresst gefühlt. Muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Und sagen wir so, ich arbeite ich mache Werkschutz, ich arbeite für Siemens, da, so wo ich arbeite, in dem Betrieb hocken 2.500 bis 3.000 Leute. Wir haben die ganze Erste-Hilfe-Versorgung mit, wenn da was ist. Also du wartest dort drauf, dass was passiert, und wenn was passiert, dann musst du funktionieren. So, ob das dann ein Fehlalarm ist, ob das dann irgendein technischer Defekt ist, ob da wieder ob jemand umgekippt ist und einen Arzt braucht und erste Hilfe machen muss. Also das muss funktionieren. So, wir hatten ein paar Einsätze, es hat funktioniert. Wie gesagt, das sage ich mal zu Stress, das ist dann Stress, aber ich empfinde es nicht als Stress, weil du bist dann darauf vorbereitet. Und das ist es hier im Endeffekt genauso. Du weißt, auf was du dich einlässt, und du sollst eigentlich keinen Stress bekommen. Michael? Ja, beruflich habe ich sehr viel mit Eskalation zu tun. Ich sitze im Callcenter und muss mich jeden Tag beschimpfen lassen. Dementsprechend habe ich einfach eine Alltagsroutine, die im Wesentlichen darin aussieht, dass man ruhig bleibt, sich das nicht zu nahe gehen lässt, wenn jemand auf einen böse ist und anfängt rumzuschimpfen. Und dann muss man halt auch schauen, dass man den Abstand zu seiner eigenen Person immer noch da hat, mit dem, was man, womit man konfrontiert wird. So, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sich so stark mit etwas identifiziert, dass er dann alles sofort persönlich nimmt. So, ich kann an der Stelle eben auch etwas, ja, einfach distanzierten Blick bewahren, wäre jetzt meine ganz einfache Antwort darauf. Cutten? Ja, also ich denke, ich habe schon in ziemlich vielen Situationen auch durchaus Stress empfunden. Also wenn es beruflich angeht, oder allgemein auch jetzt in verschiedenen Bereichen bezogen, gerade dahergehend, dass ich oftmals ziemlich viele Dinge gleichzeitig mache. Also es ist schon eigentlich jahrelang so, dass ich zum Beispiel arbeite, nebenher noch diverse ehrenamtliche Projekte laufen habe, noch nebenher studiert habe, also noch nebenberuflich einen Abschluss gemacht habe und dabei trotzdem, trotz vieler Projekte, die im Prinzip immer gleichzeitig gelaufen sind, doch ziemlich erfolgreich dabei war. Ich habe auch mal im Ausland gearbeitet und dort ein Projekt geleitet, was auch ziemlich eigene Herausforderungen hatte, mit vielen neuen Situationen und vielen neuen Dingen, die man immer wieder lernen musste, und ich denke, da war ich auch recht erfolgreich dabei. Und Marcel? Ja, Stress und Druck, sagen wir mal so. Ich habe einen Betriebsrat mitgegründet bei einer ziemlich großen Firma gegen den Willen des Arbeitgebers, war Gewerkschaftsmitglied, habe das Ganze dort mit begleitet, auch als Erstmitglied. Hatte auch nur einen befristeten Vertrag, und ja, ich denke mal, da war genug Druck und Stress, und der Betriebsrat wurde gegründet. Ich habe meinen Job zwar nicht weitermachen können, aber alles cool, und von daher ist mit Druck und Stress kann ich schon umgehen. Okay, die nächste Frage kommt von Lilly. Bin da, ich hoffe, ihr hört mich. Wunderbar. Super. Mir ist aufgefallen, dass ihr alle so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in vielerlei Hinsicht ähnliche Antworten gegeben habt. Sicherlich, weil es auch ähnliche Themen sind und so weiter und so fort, was hier so im Landesverband los ist. Aber ich würde mal gern von euch, von jedem Einzelnen wissen, was ist denn genau euer ureigenstes Alleinstellungsmerkmal, warum ich den einen, die eine genau wählen sollte? Was unterscheidet jeden Einzelnen von euch von allen anderen? Marcel? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt, ich habe noch nicht mit allen ein Bier getrunken, dass ich sagen könnte, da und da sind wir unterschiedlich. Keine Ahnung, also kann ich dir nicht sagen, kann die Frage nicht beantworten, tut mir leid. Okay, Karten? Ja, finde ich auch sehr schwierig, also irgendwie irgendwelche positiven Eigenschaften, die ich mir jetzt zuordnen wollte, würde ich jetzt nicht sagen, dass dann keiner von den anderen die auch hat, also kann ich jetzt keine nennen. Michael? Ja, ist eine schwierige Frage. Alleinstellungsmerkmal, ich bin zweisprachig aufgewachsen, aber das zählt, glaube ich, nicht wirklich zum Charakter dazu. Charakterlich, ja, ich kann mich nur selber beschreiben, aber inwiefern das auf andere zutrifft, die sich hier bewerben, ist mal dahingestellt. Ich bin ein relativ direkter Mensch. Ich rede nicht gern lang drum rum, sondern will dann halt auch die Informationen haben, die ich haben will. Und das ist etwas, worauf man sich einstellen sollte, wenn man mich wählt. Und Andreas? Mir geht's da so, wie Marcel, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwas, wo ich jetzt irgendwie sehr anders wäre als die anderen. Tut mir leid. Die Frage kann ich nicht beantworten. Okay. Ich hoffe, das war trotzdem, hat trotzdem deine Frage beantwortet. Dann hatte sich Nanunana eingetragen. Ja, ich habe eine Frage an alle. Und zwar würde ich gerne wissen wollen, wie ihr die Vernetzung des Sächsischen Landesverbandes zu den anderen Landesverbänden bzw. zum Bund seht und wo ihr da eventuell Verbesserungspotenzial seht. Okay, Katten? Ja, also wir hatten ja vor ein paar Wochen erst dieses Barcamp Mittelerde, was im Prinzip einen Anfang dafür bringen soll, die Vernetzung zwischen den Landesverbänden Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen zu verbessern. Und es soll es ja nächstes Jahr dann auch noch zwei Barcamps dazu geben. Das finde ich erstmal einen guten Ansatz. Ich kann mir auch vorstellen, dass man insgesamt online noch mehr kooperieren kann. Da würde dann noch im Prinzip so eine Fahrt wegfallen. Ja, also ich denke, die ersten Schritte dafür sind gemacht und für die Landtagswahlen ist ja auch in Thüringen Landtagswahl und für die Kommunalwahlen sollte man da auf alle Fälle noch mehr zusammenarbeiten. Michael? Ja, Vernetzung ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. Da sollte man jetzt nicht so sehr auf mich zählen. Ich sehe die Notwendigkeit durchaus, dass man sich mit anderen austauscht. Aber das kommt dann ganz konkret auf die Inhalte drauf an, worum es geht und wo man vielleicht Punkte findet, zusammenzuarbeiten. Ich bin da halt mehr so, kommt auf mich zu, wenn ihr etwas wollt oder wenn ich euch helfen kann. Andreas? Ja, Vernetzung ist eine gute Frage. Sagen wir mal so, ist bei mir aus beruflicher Sicht ein bisschen schwierig. Es würde bei mir nur online gehen. Und ja, da müsste ich auch noch ein bisschen mehr tun, denke ich mal. Und Marcel? Ja, Vernetzung, das Dreiländertreffen finde ich halt auf jeden Fall sehr wichtig. Auch in Bezug auf die Landtagswahlen, klar, sollten wir uns alle gegenseitig helfen. Zwischen den Ländern ist die Vernetzung sehr wichtig, auch zum Bund hoch. Alleine schon, was die Verwaltungsarbeit angeht, da ist halt eine Vernetzung zu den Bundesverwaltungspiraten auch sehr, sehr wichtig. Die Marina, das Marina-Mumble wird ja halt auch vom Flo mitgeleitet. Das wird er sicher weitermachen und da sehe ich halt auch einen wichtigen Punkt, wo wir uns halt auch in der Vernetzung im Bund beteiligen können, sollten und müssten. Okay, die nächste Frage ist an Michael. Du wolltest BGE als Thema verstärken. Das wird aber über das SGB II geregelt und ist Bundesgesetzgebung. Wie willst du das in der Landespolitik umsetzen? Fragt Schreibreform. Das ist richtig, dass wenn ein BGE kommen soll, dass das nur über die Bundesebene umgesetzt werden kann. Ich sage aber mal so, dass es weniger darum geht, dass wir das auf Landesebene großartig aufbauen, sondern vielmehr, dass wir mit diesem Thema wahrgenommen werden und auch ernst genommen werden mit diesem Thema. Das ist eigentlich das, was ich vorhin damit ausdrücken wollte. Okay. Dann kommt eine Frage von Grünler an Andreas. Ja, ich weiß nicht, ob er dich da richtig zusammenfasst, aber schreibt, du würdest betonen, dass du lieber transparent bis hin zu unsichtbar im Vorstand sein möchtest und was du im Landesvorstand denn dann genau machen würdest, wollen würdest, wenn du im Hintergrund bleiben willst. Was ich im Landesvorstand machen wollte, wie gesagt, das Olga-Zeug, auch das Landesvorstands-Olga-Zeug, mich wirklich mehr um diesen ganzen Verwaltungsfuß zu kümmern. Wir haben dann auch noch einen Gensek und wir haben noch einen Schatzmeister. So wir denn eigentlich liegen, die ein bisschen Hilfe gebrauchen könnten. Gut, da muss ich nicht im Vorstand sein, um denen zu helfen, aber das würde ich mir dann auch mit tun. Also wirklich bloß dieses ganze Formalfu abarbeiten. Und es gibt da gar noch mehr. Wie gesagt, Tickets und den ganzen Zeug, wirklich mich um dieses Formal-Food-Zeug kümmern. Okay, die nächste Frage kommt von Raven. Die geht an Michael. Micha, du hast ja auch herausgestellt, dass du schon mal in einem Kreisvorstand warst und das warst du ja in Berlin. Da sind wir ja am selben. Quatsch, Berlin in Chemnitz. Und meine Frage ist, ich habe dich als Kreisvorstand in Chemnitz kaum gesehen und auch kaum gesehen, dass du irgendetwas wirklich getan hast. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen am Zweifeln, was du im LV tun willst. Du kannst das, also wäre schön, wenn du das für mich das Bild gerade rückst, dass du was getan hast. Wie gesagt, ich habe nach außen nicht mitbekommen. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich nicht so wahrgenommen wurde. Das mag auch den Tätigkeiten im Kreisvorstand geschuldet sein, dass man halt viel formales Zeug machen muss und die Situation im Kreisvorstand war auch nicht unbedingt eine einfache. Was ich machen will, ist halt im Wesentlichen wirklich die SMV, dass man dort vorankommt und dass man das Thema auch innerhalb des Landesverbandes besser platziert, so dass es eben auch funktioniert und dass die Mitglieder daran teilnehmen. Für mich ist die Vorstandsarbeit schon so, dass es weniger darum geht, dass wir großartig gesehen werden, als mehr, dass wir den Laden einfach am Laufen lassen. Und wenn Aufgaben anstehen, dass man die dann eben auch delegieren kann. Das finde ich auch wichtig für die Tätigkeit als Vorstand. Man sollte dabei eben auch sehen, dass vieles ist einfach auf freiwilliger Basis, dass wir Freizeit da rein investieren. Und da muss man dann eben auch schauen, dass man dabei nicht verbrennt. So, wenn ich mehr machen sollte oder hätte tun sollen, dann ist halt auch die Meldung an mich ganz gut, das dann einfach zu sagen, was man sich wünscht. Darf ich dazu noch kurz was nachfragen? Ja, klar. Für die SMV und die Durchsetzung oder Arbeit an der SMV brauchst du eigentlich nicht wirklich im LAFO zu sein? Man muss da schon im LAFO sein, weil das eben auch viel mit Mitgliedsdaten zu tun hat, dass man die nötigen Accounts, die angelegt werden müssen, in der Mitgliedsdatenbank hinterlegt, so dass es eben auch eine Form von also Übersicht gibt und die Mitglieder akkreditiert werden. Da braucht man schon den Zugriff darauf und das ist halt über einen direkten Job im Landesvorstand einfacher durchzusetzen, als wenn man als Basisgurke das Ganze versucht zu machen. Hat das die Frage beantwortet? Ich könnte es verstehen, wenn du dann als Beisitzer kandidierst, aber ich verstehe den stellvertretenden Vorsitzenden nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Magst du da nochmal kurz zur Stellung nehmen, oder? Nee. Okay, Dann ist Toro als nächstes dran. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe jetzt gerade im Chat einen kleinen Link gepostet, und zwar war das die Aufgabenverteilung des letzten Vorstandes. Und ich würde alle Kandidaten mal fragen, habt ihr euch das mal angeschaut und habt ihr darin Aufgaben gesehen, die ihr total gerne machen würdet oder die euch absolut fernbleiben müssen? Okay, fangen wir mal bei Andreas an. Also gern machen würde ich deinen Posten, den du hattest. Das ist das, was mir am meisten liegt. Was ich gar nicht gern machen würde, wären Schiedsgerichtsverfahren, die der arme Christian Peters machen musste. Dieses ganze Rechtsstreitigzeug, da könntest du mich jagen. Okay, Marcel? Ja, ich sehe hier gerade die Liste. Die Aufgaben des Vorsitzenden sehen alle so aus, wie ich es ja auch schon als Vorsitzender in Dresden gemacht habe. Also von daher, ich kann mich auch dann zur Not mit Gerichten auseinandersetzen, da habe ich auch kein Problem damit, ich bin da ziemlich hart. Ich kann mir eigentlich alles vorstellen, das zu machen. Also ich bin jetzt nicht einer, der jetzt irgendwie dann Arbeit wegschiebt, weil ist doof, sondern wenn es gemacht werden muss, dann wird es halt gemacht. Dazu möchte ich halt auch gewählt werden oder wurde ich dann halt auch gewählt, und dann passt das schon. Also habt ihr jetzt nicht irgendwie sowas, wo ich sage, so, das doch nicht. Cutten? Ja, ich habe die Liste jetzt auch gerade. Also ich kann mir einige Aufgaben gerade von den Beisitzern vorstellen, also was Kommunikation, Koordination, Organisation angeht, Ansprechpartner sein und sowas. Also im Prinzip kann ich mir die meisten Aufgaben vorstellen. Was bei mir nicht gehen würde, ist alles, was mit IT zu tun hat. Ich bin kein ITler und wäre da einfach nicht die richtige Ansprechperson. Und Michael? Ja, also die Tätigkeiten habe ich jetzt auch gesehen und ich sag mal so, das, was eben bei den Beisitzern drin steht, das eine oder andere ist sicherlich auch für mich denkbar. Okay, dann wäre Nanuna nah dran. Nochmal eine Frage an alle. Ihr habt ja den Landtagswahlkampf vor euch und da wollte ich euch fragen, ob ihr euch schon Gedanken gemacht habt, wie ihr den gerne organisieren möchtet, ob das zum Beispiel über eine Koordination läuft, eine Zentrale oder wie ihr das gerne gestalten möchtet. Marcel? Ja, Landtagswahl, wir haben bis jetzt, glaube ich, zwei Koordinatoren gewählt, die sich darum kümmern. Das sind auch zwei super tolle Menschen, die auch nach Hilfe schreien, wenn sie benötigen. Da wird es dann auch weiter noch Aufteilungen geben. Und dann sollte das halt der Wahlkampf an sich so dezentral wie möglich gestaltet werden. Aber das ergibt sich dann alles in Zusammenarbeit mit den Koordinatoren, die dann für einzelne Gebiete, also was jetzt zum Beispiel Plakatgenehmigung und sowas angeht, die ganzen Formalfu, dafür wird es dann Beauftragte geben, die sich dann halt damit auseinandersetzen und ja, so stelle ich mir dann halt so ein bisschen die Organisation vor und das Machen liegt dann an den Piraten, an der Basis, in Anführungszeichen, dann vor Ort. Cutten? Ja, also wie Marcel schon sagte, es gibt ja schon zwei Wahlkampfkoordinatoren, die dafür beauftragt wurden. Es soll ja dann noch weitere Subkoordinatoren dafür geben für verschiedene Aufgaben. Damit die ganze Arbeit ein bisschen mehr verteilt wird, als es jetzt auf die zwei Koordinatoren im Bundestagswahlkampf war. Dann ich denke, dass die Vor-Ort-Teams auch wieder gute Arbeit leisten könnten. Also ich war vor allem beeindruckt, eben wie es in Dresden organisiert wurde und wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, sollte man halt wirklich schauen, wie man es schafft, dass auch in den anderen Kreisverbänden zumindest annähernd sowas aufgebaut werden kann. Michael? Ja, das, was im Bundestagswahl funktioniert hat, das sollten wir auf jeden Fall beibehalten. Das ist halt die zentrale Bestellung, die der Marc Neiss übernommen hat. Ob er es nun selber nochmal machen wird, sei mal dahingestellt. Es gibt ja auch schon mit dem DAKON einen Beauftragten, der da sich ja die Aufgabe hat geben lassen, den Landtagswahlkampf zu planen und zu koordinieren. Das wird er sicherlich gut machen. Die Sachen, was halt Genehmigungen und Aufstellungsversammlungen und das Ganze drumherum angeht, was jetzt an Papierkram ansteht, sollten durch zwei extra Personen einfach durchgeführt werden, so dass die einzelnen Leute, die Lust haben, auf Wahlkampf zu machen, sei es nun Plakate hängen, sei es Infostände zu machen, von sowas befreit sind. Und Andreas? Wie ja schon gesagt wurde, wir haben jetzt diese zwei Koordinatoren. Es gibt noch unten drunter dann noch Leute, die für die einzelnen Gebiete sind. Und wenn die meinen, sie brauchen noch Hilfe, dann muss auch mal der Landesvorstand ihnen mit unter die Arme greifen, entweder noch mehr Ausschreibungen machen, dass noch ein paar Leute dazukommen, Leute suchen. Und wie gesagt, oder ansonsten direkt mit unterstützen. Okay, die nächste Frage, da gibt es schon rege Diskussionen im Pad über die Definition, aber vielleicht können die Kandidatinnen und Kandidaten da auch weiterhelfen. Wollt ihr an dem Flauschkonzept nach Florange festhalten? Katten. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das gemeint ist, dass man mit Flausch etwas gegen die übliche Shitstorm-Kultur tut. Denn diese Shitstorm-Kultur ist das, was ein ganz großer Demotivator für viele Piraten ist. Also wir hatten ja auch diese Umfrage gemacht im Landesverband, wo es darum ging, was Piraten motiviert und demotiviert. Und wirklich diese ganzen Streits und Shitstorms waren dann ein absolut häufigst genannter Punkt, der Leute demotiviert. Und an der Stelle würde ich sagen, dass man an etwas dagegen festhalten sollte. Und was ich da konkret darin sehe, ist, dass ich aktive und passive Unterstützung für die Leute geben möchte, die was machen wollen, die Dinge tun und damit auch Verantwortung übernehmen. Und die dann aber sehr, sehr oft dafür kritisiert werden, dass sie etwas tun letztendlich. Weil man muss oft sagen, es läuft so, egal was getan wird, es gibt immer wieder Leute, die es falsch finden. Und deshalb finde ich, dass die Leute, die Dinge tun und Verantwortung übernehmen, auch über moralische Unterstützung bekommen sollten, auch gerade vom Vorstand und in dem Moment sozusagen auch wirklich was gegen diese übliche Shitstorm-Kultur getan werden sollte. Und wenn ihr das dann als Flauschkonzept bezeichnen wollt, okay, aber ich finde halt aktiv und passiv eine Unterstützung wirklich geben, moralische Unterstützung geben, klar Kritik zulassen, also nicht einfach nur sagen, es darf nicht kritisiert werden, aber eben auch wirklich Unterstützung geben für die Leute, die Dinge tun. Michael? Ja, das Flauschkonzept von Florange ist mir jetzt nicht ganz so geläufig. Das weiß ich jetzt nicht, was er damit genau gemeint hat. Aber um auf das einzugehen, was Katten gesagt hat, der Umgang mit Kritik, die dann halt schnell zum Mob wird und dann als Shitstorm sich entlädt, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die ja nicht bloß im Landesverband Sachsen dringend ist, sondern auch in der ganzen Piratenpartei. Da müssen wir auf jeden Fall was machen und als Vorstand würde ich mich auf jeden Fall vor Leute stellen, die gemobbt werden oder die mit Kritik überflutet werden, die keine Grundlage hat. Andreas? Nein. Dieses, wir geben für euch alles einen Flausch und so, finde ich eigentlich nicht richtig. Wenn jemand was gemacht hat und so, dass da mal ein Dankeschön gibt, in jeder Form, irgendwie müsste man sich das überlegen, aber jetzt Flausch verteilen da, Flausch verteilen hier und überall, das halte ich für totalen Blödsinn. Und Marcel? Ja, also Flauschkonzept. Also ich würde sagen, wir brauchen eine gepflegte Anerkennungskultur, wie man das dann letztendlich halt im Endeffekt nennt. Ist mir persönlich dann halt egal, aber eine ordentliche Anerkennungskultur sollten wir uns beibehalten, einführen und auch machen. Ob man dann halt zu jemandem sagt, danke, dass du das gemacht hast, oder Flausch, dass du das gemacht hast, das ist mir dann letztendlich egal. Hauptsache ist halt, dass wir diese Anerkennungskultur machen, leben und ja. Okay, wir sind jetzt am Ende von den Fragen angekommen. Ich würde sagen, ihr könnt jetzt alle nochmal, wenn ihr wollt, zu den Sachen, was die anderen gesagt haben, Stellung nehmen oder auch nochmal irgendwie abschließend zusammenfassen, warum man euch genau wählen soll. Und dann ja, können wir uns einfach noch weiter unterhalten, wenn Bedarf besteht. Magst du da gleich weitermachen, Marcel? Marcel, da kommt gleich wieder, das nur mal kurz auf Toilette. Ah, super Timing. Dann darf Katten das machen. Ja, also wenn es keine weiteren Fragen sind, wir haben ja dann auch nächste Woche noch eine Grillveranstaltung. Ja, ich denke, dass ich im Landesvorstand gute Arbeit machen kann. Ich mache jetzt schon sehr viele Dinge im Landesverband, ohne jetzt in einem Vorstandsamt zu sein. Ich denke, dass ich da viele Dinge fortsetzen kann und noch direkter und effizienter im Vorstand machen kann. Ich denke, dass ich sehr zuverlässig bin. Also wenn ich sage, dass ich was mache, wenn ich eine Aufgabe habe, dann erfülle ich die auch. Und ich denke, dass da kann ich dem Landesverband sehr nützlich sein. Michael? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das jetzt nochmal zusammenfassen soll. Wer mich wählt, der wählt mich, wer nicht, der nicht. So viel würde ich dazu sagen. Andreas? Okay, also ich will jetzt in den, gesagt, ich möchte in den Landesvorstand, um dort die Organisation zu machen, die Arbeit im Hintergrund zu machen. Möchte nicht in den Landesvorstand, um dort irgendwo laufend in der Presse aufzutauchen, mich laufend in den Vordergrund zu spielen. Das ist absolut nicht meine Absicht. Ich will dort eigentlich, wie gesagt, den Formalfu abarbeiten. Ist der Marcel jetzt wieder da? Ja, der ist jetzt wieder hier, aber weiß jetzt ein bisschen nicht so richtig, worum es geht. Tut mir leid. Also wir waren jetzt mit den Fragen durch und du hast die Chance, noch ein Abschlussstatement zu geben. Und dann machen wir die Aufzeichnung aus und können noch so weiter quatschen, falls Bedarf besteht. Ja, Abschlussstatement. Warum soll man dich wählen? Warum soll man? Ja, ich habe Erfahrung in der Vorstandsarbeit in Dresden auf kleinerer Ebene. Denke, dort habe ich ziemlich erfolgreich oder doch erfolgreich gearbeitet. Das geht natürlich auch nur mit einem guten Team. Teamwork muss in dem Fall sein. Ich bin da eigentlich ein ziemlich umgänglicher Mensch. Von daher ja, bin ich wahrscheinlich eine ziemlich gute Wahl. Also wählt mich. Im Moment gibt es eh keinen anderen Kandidaten. Kann ich jetzt mal so ganz salopp sagen. Nee, aber ganz im Ernst. Ihr kennt, viele von euch kennen mich halt doch ziemlich gut. Und ja, stellt euch die Frage, ob ihr mir das zutraut. Und dann macht euer Kreuz bei Ja oder Nein. Okay, dann danke ich euch allen für die vielen Fragen und Antworten. Ich würde sagen, Aufzeichnung beenden wir an der Stelle und wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr natürlich weiter Fragen stellen und so, was euch sonst noch einfällt.